was an, ob sie kriegen Benzin. Wieder tausend Stimmen, der Blick in den grauen Himmel. Nur die Nacks an den Füßen kennen den Weg, um ihr Leben rauszufinden. Ich gebe dir tausend Gründe, besser zu werden als der Rest, der lieber wieder nur ballert, als deinen Traum zu finden. Was ein Trauerspiel, ich sitz im Studio jeden Tag, kille die Hooks wie Peter Pan. Tausch mein Leben, mein Beat, und was hast du dafür getan? Quatsch mich voll, redest und redest den ganzen Tag vom Leben und dem Masterplan. Junge, beweg mal deinen Arsch, nur du selbst hast dich vergessen. Wer sonst soll dich retten? Jeder Tag macht dich älter und es sterben deine Helden. Denn so wie es beginnt, lässt Gott es auch wieder enden. Doch dazwischen liegt allein in meinen Händen. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer ich bin? Willst du Licht, musst du dir erstmal den Schatten verdienen. Was denkt ihr, wer ihr seid? Was denkt ihr, wer wir sind? Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Benzin, Benzin. Es gibt auch ein Himmel für die Kauner. Ein Ziel nach dem falschen Weg. Doch schöne Augen kleben meistens auf nem dicken Portemonnaie. Ein Labyrinth aus lila Scheinen. Der Teufel schmeißt mit Schnee. Lass deine Ehre nicht erlegen, weil sie schon so vielen fehlt. Aber merkt ihr eins, mich kriegt ihr nicht. Denn es heißt alles oder nichts. Doch ich lass sie den Erfolg nicht buchstabieren ohne mich. Mit meinem Rücken an der Wand. Bruder, führt kein Weg mehr zurück. Und egal wie sehr man mich hasst, ich reiß den Schatten in das Licht. Ich hab nie vergessen, denn keiner kommt mich retten. Jeder Tag macht mich älter und es sterben meine Helden. Denn so wie es beginnt, lässt Gott es auch wieder enden. Doch dazwischen liegt allein in meinen Händen. Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer ich bin? Willst du